Ja, hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Wie immer dabei Alexa. Hallo alle zusammen. Und Alexander am anderen Mikrofon. Ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge, die ganz anders ist als alle anderen vorhergegangenen Folgen. Wir werden ausführlich über die Aktion 1023 berichten. Wir selber haben in Essen teilgenommen und werden also diese Sendung dafür nutzen, eine Art Sonderfolge Bericht zu erstatten. Ich möchte vielleicht vorneweg ganz kurz mal sagen, für alle diejenigen, die Hoaxilla vielleicht nicht so unbedingt kennen, zunächst mal ein herzliches Hallo, die jetzt vielleicht wegen 1023 auch nur mal reingeschaltet haben und sonst nicht hören. Für wen eignet sich die Folge, die wir heute machen? Mit Sicherheit eignet sie sich nicht für Gläubige der Homöopathie, und das sage ich ganz bewusst in diesen Ausdruck Gläubige. Das haben auch die Diskussionen in Essen gezeigt. Also wer jemand vor sich hat, der absolut an dieses Gedankenmodell der Homöopathie glaubt, den wird man kaum mit Empirie, Statistik und Wissenschaftlichkeit überzeugen können. Da kann man eben nur diskutieren. Alle Skeptiker können sich das gerne anhören. Die werden wahrscheinlich nicht viel Neues erfahren, denn die haben sich sowieso schon mit der Thematik der Homöopathie befasst. Also auch da nichts unbedingt was Zielbringendes. Wir freuen uns natürlich über jeden, der uns zuhört. Aber ich denke, diese Folge wird besonders viel bringen denjenigen, die der Homöopathie ja indifferent gegenüberstehen, die sich noch nie wirklich mit der Theorie, die sich hinter Homöopathie verbirgt, befasst haben, die ja, das irgendwie für was Natürliches halten und die Nachbarin macht das und die schwört da drauf, dann kann das ja nicht so schlecht sein. Also all diese Menschen, die vielleicht noch nicht wirklich sich mit der Thematik befasst haben, das ist eigentlich so eine Hörergruppe, die sich unbedingt mal diese Folge anhören sollte und vielleicht da auch mal als Hinweis, dass ihr, wenn ihr jemanden kennt, der so drauf ist, dass ihr dann sagt, Mensch, hör dir mal diese Sendung an, diese Internetradiosendung, und dann lernst du mal den wissenschaftlichen Teil kennen, der sich mit der Homöopathie befasst. Also das mal vorneweg. Wir werden natürlich, obwohl das eine ganz spezielle Folge ist, trotzdem an unserer Struktur festhalten und haben also auch eine schöne Story der Woche rausgesucht, Alexa, die du dann gleich wieder zum Besten geben wirst. Und dann könnt ihr wieder bis zum Ende der Sendung überlegen, ob das, was wir euch erzählt haben, eine wahre Geschichte oder ein Hoax ist. Na, Alexa? Ja, genau. Alles klar, dann kommen wir erstmal zur Story der Woche. Die Story der Woche. Ja, weil wir uns heute in der Sendung ja mit Homöopathie beschäftigen und ein essentieller Teil der homöopathischen Lehre auch ist, dass Wasser ganz besondere Eigenschaften hat, bis hin zu einem regelrechten Gedächtnis, beschäftigen wir uns auch in der Story der Woche heute mal mit dem Wasser. Und neulich hat nämlich jemand behauptet, dass man Wasser bis weit unter den Gefrierpunkt runterkühlen kann, ohne dass es gefriert. Also ich spreche jetzt nicht davon, irgendwelche Druckverhältnisse zu verändern, sondern man nimmt stinknormales Wasser unter stinknormalen Bedingungen, kühlt das bis weit unter Null ab und es bleibt trotzdem flüssig. Und wenn man dann dieses super kalte Wasser nimmt und in eine Schüssel gießt, dann kann man damit seinen eigenen kleinen Eisberg züchten. Genau, weil das Wasser dann ja binnen Sekunden beginnt gefriert, zu gefrieren. Man schüttet, genau. Und das kriegt man mit seinem eigenen Tiefkühler hin. Da könnt ihr mal drüber nachdenken, ob es eine wahre Geschichte ist oder vielleicht da funktioniert das oder nicht. Kleinen Hoax erzählt haben. Okay. Dann kommen wir jetzt natürlich zu unserem Hauptpart der Sendung, der auch heute einen besonders langen Teil einnehmen wird, nämlich dem Thema der Woche. Und da handelt es sich natürlich, ich habe es eingangs ja schon gesagt, um die Aktion 1023, Homöopathie, nichts drin, nichts dran. Thema der Woche. Ja, das Thema der Woche haben wir heute in zwei Teile geteilt. Der erste Teil des Themas der Woche wird gleich ein Interview sein, das Alexa und ich mit Patrick Pricken, dem Organisator der Aktion in Essen, geführt haben. Aus Zeit- und Termingründen mussten wir das Interview allerdings schon letzte Woche Sonntag voraufzeichnen und werden dann aber, wenn das Interview abgelaufen ist, nochmal so einen kleinen persönlichen Erfahrungsbericht abliefern, wie es uns ergangen ist in Essen. Ne, Alexa? Ja, genau. Und wir werden Das Interview wird aber dafür genutzt werden, dass jetzt erstmal bekannt wird, um was es in dieser Aktion ging, die ja gestern ja im Prinzip fast weltweit ja stattgefunden hat. Es gibt ja am heutigen Sonntag noch einige Aktionen, aber bis hin zur Antarktis haben sich ja Menschen an der Aktion 1023 beteiligt. Und in dem Interview wird Patrick dann mal so ein bisschen schildern, was es genau geht. Und dann, wenn das Interview gelaufen ist, werden wir dann nochmal einhaken und berichten, wie es denn vor Ort in Essen am gestrigen Samstag dann war. Ja, wie angekündigt freuen wir uns jetzt sehr, dass wir einen Interviewpartner das erste Mal in unserer Sendung haben und so wie wir finden auch gleich jemanden, der mit Sicherheit einige interessante Dinge uns erzählen kann. Es handelt sich dabei um Patrick Pricken, der bei uns im Forum und auch auf Facebook als Paladin unterwegs ist. Und Patrick ist der Organisator der Kampagne 1023 der Gruppe in Essen, wo wir ja dann auch, wenn ihr das hört, schon gewesen sind. Und ja, wenn das posthum jetzt nicht von jemandem eingestellt worden ist, dann haben wir das auch überlebt, diese Überdosierung, sonst sind wir halt verstorben, aber das sehen wir dann ja. Und Patrick, vielleicht, du hast eine wunderbare Blogseite, die werden wir dann auch nochmal erwähnen, da hast du auch eine wunderbare Bio, ich weiß nicht, ob du diese Biografie schildern möchtest, aber vielleicht stellst du dich mal ganz kurz unseren Hörern mit ein paar Worten erstmal vor. Ja, also ich glaube, ich werde es ein bisschen nüchterner machen. für die ganzen Details kann man eben in meinen Blog gehen. Die neuesten Informationen sind eigentlich, dass ich mein Staatsexamen fürs Lehramt gerade fertig gemacht habe. Ich werde also hoffentlich ans Berufskolleg gehen. Ich blogge, wie gesagt, regelmäßig über Gesellschaftsthemen, Filme, Bücher, ein bisschen Politik und bin eben Skeptiker, Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung für Parawissenschaften, also der GWUP. Und wie jetzt schon gesagt, ich wohne in Essen und da hat es sich angeboten, in Essen eben auch die 1023-Kampagne zu organisieren. Gratulation erstmal zum Staatsexamen bei der Gelegenheit. Ja, genau. Ja, danke. Ich warte noch auf mein Zeugnis, aber immerhin schon mal durch. Ja, das ist schon mal viel wert. Du sagst, du bist Skeptiker, also auch Anhänger des kritischen Denkens, genau ja wie Alex und ich. Gibt es für dich so einen entscheidenden Moment oder ein Ereignis, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mich mit dieser Denkweise beschäftigen oder wie bist du an das kritische Denken drangekommen und wie wichtig ist das für dich? Was bedeutet das für dich genau? Also ich bin eigentlich immer schon so ein Kniesepeter gewesen gegen irgendwie Traditionen oder Tabus oder sowas, da habe ich immer erstmal gefragt, wieso, warum ist das so, warum ist das verboten, warum soll das Tradition sein? Und habe mich auch immer dafür interessiert, wie irgendwelche Sachen funktionieren. Aber habe das nie wirklich als kritisches Denken so aufgefasst und bin dann vor 4 Jahren zuerst auf Richard Dawkins gestoßen. Da hat er dieses Buch rausgebracht, Der Gotteswahn. Und als ich da gedacht habe, was ist denn das, habe ich gesucht und dann bin ich auf James Randi gestoßen. Und da ist das irgendwie ins Laufen gekommen. Mhm. Und für mich bedeutet eigentlich skeptisches oder kritisches Denken, dass ich mir nichts erzählen lasse, dass ich eben nachfrage, warum ist das so, woher wissen wir das? Und im Grunde genommen irgendwie hinterfragen, verstehen und auch staunen darüber eigentlich, wenn man dann Hintergründe erkennen kann. Und ich nehme das ist schon ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Also das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Also man begegnet manchmal Leuten, die der Auffassung sind, dass ein Skeptiker sich ja ganz viel von den Mysterien irgendwie wegnimmt. Und genau, also Skeptiker ist gleich negative Einstellung. Das findet man leider ganz häufig. Und du sagst das so schön, so sehen das Alex und ich ja auch. Also es ist im Gegenteil hochspannend. Also was kann spannender sein, als einer Sache auf den Grund zu gehen? Und selbst wenn wir, so wie wir es in der Sendung machen, ständig irgendwelche Phänomene widerlegen, ist ja die Beschäftigung damit ja auch total spannend. Ja, und ich finde das so schade, weil wenn man dann irgendwie was sieht, wo man denkt, oh, das sieht interessant aus, und dann hört man auf und sagt, naja, das habe ich jetzt so wahrgenommen, anstatt wirklich dann dahinter zu blicken. Also wenn man so Carl Sagan hört, wenn der erzählt, irgendwie, wir sind aus Planetenstaub gemacht und so, das ist doch super genial, sowas zu wissen und sich das vorzustellen. Ja, ja. Also viel spannender als irgendwelche 2000 Jahre alten Geschichten eines Propheten, den es ja vielleicht sogar gegeben haben mag und dem man heute noch blind hinterherläuft. Aber das ist. Ja, oder ein Kalender, der nächstes Jahr ausläuft. Also. Ja, darüber machen wir auch eine Sendung. Wahrscheinlich zum Jahreswechsel 2013 dann, wenn wir das dann können. Genau, wenn wir noch da sind. Genau, genau. So, kommen wir mal vom kritischen Denken nochmal zurück auf den Ausgangspunkt, nämlich die Kampagne, sag mal Kampagne oder Aktion 1023, wie sprichst du da drüber? Also inzwischen ist es eine Kampagne. Ja, okay. Ja, willst du ein bisschen beschreiben, worum es in 1023 genau geht und was sich dahinter verbirgt und was sich auch hinter 1023 verbirgt, hinter dieser Zahlenkombination? Ja, das mache ich gerne, beziehungsweise ich versuche es gerne. Die Idee erstmal dieser 1023-Aktion dann noch im letzten Jahr entstand also in England als Protest gegen eine Apothekenkette oder Drogeriekette, die Homöopathie vertrieb. Ja. Gab es diese Überdosis, das hat sehr großen Anklang gefunden und dann hat man eben für dieses Jahr gesagt, wir machen eine internationale Kampagne daraus, deswegen dann auch in diesem Jahr Kampagne. Der Name kommt daher und jetzt kommt der Versuch ins Spiel, weil ich bin kein Chemiker, ich kann jetzt nur erzählen, was man mir gesagt hat. Ja. Es gibt also die Avogadro'sche Zahl oder Konstante. Schön, dass du das Wort ausgesprochen hast, ich stolper da nämlich auch immer drüber, über den Namen, ja. Aber sehr, sehr gut gemacht. Ich habe es mir extra aufgeschrieben und dann nur abgelesen, das geht. Die ist wohl, ich glaube, 6,02 mal 10 hoch 23 eben, deswegen 10.23 oder 10 hoch 23. Ja. Und das ist so eine Zahl, mit der man bemessen kann, wie viele Moleküle einer Verbindung in einer Substanz enthalten sind oder genauer in einem Mol einer Substanz. Ja. Und der Gag dahinter ist, dass Homöopathie oft über diese Konstante hinaus verdünnt ist und deshalb theoretisch kein einziges Molekül dessen, was da eigentlich drin sein soll, mehr vorhanden ist. Genau, also der Wirkstoff ist eben gar nicht mehr in der Lössubstanz vorhanden, egal ob das jetzt irgendwie der Zucker dann letztendlich ist, die Globuli oder das Lösungsmittel. Und ich habe, glaube ich, in der letzten Ausgabe des Skeptikers auch irgendwie gelesen, dass es sogar Verdünnungen gibt, wo man dann in der Relation eines Moleküls auf die gesamte Masse des Universums sozusagen verdünnt, ne? Irgendwie so gab es ja, das, ne? Ja, genau. Die 78, glaube ich, genau. Ja, meine schlaue Frau hat sich das gemerkt wieder. Es gibt ja auch homöopathische Verdünnungen, die nicht mit 1 zu 10 oder 1 zu 100 verdünnt werden, sondern mit 1 zu 1000 oder sogar 1 zu 50.000. Ja. Und da ist man dann natürlich schnell dabei. Und da hört es dann für mich als Laie persönlich auch auf, das zu verstehen, weil ich immer denke, da war ja mal ein Molekül, das ist ja nicht plötzlich aus dem Universum weg. Mhm. Deswegen, wenn man dann so sagt, die ganze Masse des Universums müsste da drin sein, das ist dann so nur noch statistisch irgendwie, ja, da genau. Setzt es bei mir dann aus. Ja, das ist ja auch, glaube ich, eigentlich das Grundproblem an der Homöopathie. Also da sind wir schon bei der Frage, warum organisiert man sich gegen Homöopathie und warum nehmen wir alle an diesem Event teil? Denn wenn ich da vielleicht vorher noch mal kurz auf die Kampagne zurückkomme. Ja, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Weil die Idee war eben zu versuchen, dann wegen 10 hoch 23 in diesem Jahr 10 Länder und 23 Städte irgendwie zu finden, um das international zu machen, okay. Die dann alle um 10.23 Uhr die Überdosis einnehmen. Und der neueste Stand sind also tatsächlich sogar 25 Länder in 5 Kontinenten, 37 Städte, die daran teilnehmen und es gibt sogar einen, der in der Antarktis sitzt und da eine Überdosis einnehmen möchte. Genau, wir haben die Seite zur Kampagne auch verlinkt bei uns und ich habe mir die gerade aufgerufen, das ist vielleicht da kommt schon, Endantarktika steht noch unten drunter. Also tatsächlich, ja. Wer sich darüber informieren möchte, auf der Link-Seite bei uns auf der Homepage, könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen. Das wusste ich übrigens auch nicht mit den 10.23 mit den Städten. Das war mir auch neu. Okay. Ist denn die Medienresonanz in anderen Ländern größer als hier in Deutschland generell? Oder kann man das nicht... Das kann man, glaube ich, so nicht über einen Kamm scheren. In England ist die Medienresonanz relativ hoch, aber da gibt es natürlich auch einige prominente skeptische Journalisten, die da hinterher sind. Und dann gab es ja auch im letzten Jahr schon diese sehr erfolgreiche Kampagne. Da greifen die Medien dann natürlich auch gerne nochmal drauf zurück. Wie das in anderen Ländern bestellt ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass das überall so eine Resonanz hat. Ich denke, meistens ist es mehr so wie hier in Deutschland etwas müde. Ja. Leider. Noch. Na, jetzt ist Deutschland natürlich auch eine der Hochburgen der Homöopathie, das muss man ja auch dazu sagen. Also erstaunlicherweise ist das so und erstaunlicherweise funktionieren diese pseudowissenschaftlichen Behandlungsmethoden ja auch in gut entwickelten und ich sage das mal ganz erlaubt, intelligenteren Ländern und Kulturkreisen deutlich besser als woanders. Also Also bei uns in Deutschland glauben wir insbesondere Akademiker gerne an solche Behandlungsmethoden. Das stimmt, ja. Also da ist man nicht davor gefeit, nur weil man mal ein Buch gelesen oder ein Studium absolviert hat. Das hilft leider nicht. Ja, leider. Aber gut, wir machen ja was dagegen und informieren zumindest darüber. Ja, ich habe ja gerade schon reingehackt. Also warum ist denn Homöopathie eine pseudowissenschaftliche Therapie? Also können wir zusammen machen, aber vielleicht kannst du da noch ein paar Sachen zu sagen, was denn gerade so schlimm an der Homöopathie ist oder warum das überraschend ist. Also dass kein Molekül mehr letztendlich in den sogenannten, ich nenne das jetzt nicht Medikamente, sondern sagen wir mal Präparate, drin ist, haben wir ja gerade schon geklärt mit der Avogadroschen Zahl. aber was, wo liegt die Grundproblematik? Und vor allen Dingen, wie soll das denn dann funktionieren, wenn nichts mehr drin ist? Ja, also um ehrlich zu sein, finde ich, wenn ich über Homöopathie spreche, finde ich es fast schon immer ein bisschen schade. Weil die, also als die begonnen hat vor etwa 200 Jahren, das war ja auch mit Samuel Hahnemann, der die erfunden hat, da war das in meinen Augen sogar eine durchaus denkbare Alternative zur anderen Medizin, denn auch unsere Medizin war ja 200 Jahre zurück. Leider ist sie dann eben auf dem Stand von vor 200 Jahren irgendwie stehen geblieben und hat nicht den wissenschaftlichen Fortschritt mitgemacht. Deswegen gibt's sie ja dann auch noch. Aber das Problem sind eigentlich so diese beiden Grundprinzipien, die der Hahnemann da aufgestellt hat. Das sagt euch ja wahrscheinlich, wenn ich auch was, das Simile-Prinzip auf der einen Seite, dass also ähnliche Stoffe, ähnliches Heilen. Du wolltest was sagen, Alex? Nee. Ja, nee, ich wollte nur Simile-Prinzip, von Ähnlichkeitsprinzip, ja. Genau. Und ganz am Anfang hat Hahnemann China-Rinde gegen Malaria eingesetzt, weil er eben gesagt hat, Mensch, China-Rinde, wenn ich das zu mir nehme, das hat ähnliche Symptome, bewirkt das bei mir wie wenn ich Malaria hätte. Also kann ich das damit bekämpfen. Und das ist, eigentlich ist das klassische sympathische Magie. Also wie man auch, wenn man gemeinen Walpenis nimmt, um die Potenz zu steigern oder sowas. Das ist ein Urverständnis von irgendwelchen Zusammenhängen. Da sind wir inzwischen längst weiter. Aber in der Homöopathie funktioniert das eben noch. Na ja, genau. Und deshalb hat man, also ich habe hier ein paar Stoffe mal aufgeschrieben, die es so gibt. In Homöopathie, giftige Sachen wie Arsen oder Tollkirsche werden natürlich immer wieder bemüht als Beispiel, aber es gibt auch Vakuumenergie oder Radium, Positronenstrahlung, Bienen, Kakerlaken, Hundekot, die Nabelschnur eines Schweins wird homöopathisch benutzt. Also das ist im Prinzip eine Vermischung, wenn man so will, mit etwas, das sich einen wissenschaftlichen Anschein und ja, schierer Magie, wie du schon gesagt hast. Ne? Ja. Also das ist ja dann wirklich, erinnert mehr an so eine Hexenküche eigentlich, wenn man will. Ja, genau. Ich meine, eigentlich hat man schon Glück, dass es da noch dieses zweite Prinzip gibt, eben die Potenzierung, wo ja dann auch die Avogadro'sche Zahl ins Spiel kommt. Weil eben die Urtinktur wird dann einfach mehrfach, meistens 1:10 oder 1:100 verdünnt. Und Hahnemann hat eben gesagt, dadurch wird die Heilwirkung verstärkt. Man kennt das von Kaffee, je dünner der ist, desto wacher wird man. Zumindest müsste das laut Homöopathie so sein. Ja, genau. Oder die Weinschorle zum Beispiel. Ja, genau. Hm. Die trinkt man ja auch, wenn man sich so richtig die Kante geben will. Ja, und das größte Problem natürlich daran ist, dass das Simile-Prinzip, da kommen wir auch auf das Gedächtnis von Wasser. Also das ist ja dann das zweite Prinzip, wenn wir da einmal zu übergehen wollen. Weil das so, also ich würde vielleicht kurz vorher, ich habe mir das rausgesucht, dass eben auch diese Verdünnung ja nicht nur Verdünnung ist, sondern auch noch so einen magischen Anteil hat. Habe ich hier beim Potenzierungsvorgang, wird eine kleine Menge der Urkultinktur, beispielsweise ein Tropfen mit der zur Potenzierungsstufe passenden Menge verdünnt und verschüttelt. Und dann bei der Verschüttelung wird das verschlossene Verschüttelungsgefäß 100-mal auf ein Buch mit Ledereinband geschlagen. Ach. Ah, okay. Das heißt, wenn man das richtig homöopathisch machen will, schlägt man das auf ein Buch mit Ledereinband, auch hier, was auch immer das bedeuten soll. Aber auch da ist schon wieder wie so ein Zauberspruch eigentlich. Mhm. Und gar nicht wissenschaftlich. Nee. Genauso wenig, naja, man kann schon fast sagen, genauso pseudowissenschaftlich ist es eigentlich auch, wie man überhaupt auf diese Mittel kommt, die da zu benutzen sind. Da wären wir dann bei der Arzneimittelprüfung. Vielleicht sollten wir die noch kurz erwähnen. Also dass man quasi eine Substanz nimmt und bei Gesunden genau die Reaktionen hervorrufen möchte, die man dann mit dem Mittel letzten Endes bekämpfen will. Es hat natürlich nichts mit Doppelblindstudien oder ähnlichen wissenschaftlichen... Nein, überhaupt nicht. Also da gab es jetzt auch, da habe ich gerade einen Vortrag gehört auf der letzten WUB-Konferenz, wo da sind wohl Homöopathen nach Kreta gefahren und haben, ich glaube, von Schiefer oder ähnlichem homöopathische Mittel versucht. Und dann gab es eben einmal Hitzewallungen, aber es gab auch Kälteschübe, die verursacht wurden, wo wir uns schon richtig vorstellen konnten. Die sitzen dann abends irgendwo in kurzer Hose in Kreta und der eine sagt, oh ja, mir ist schon ziemlich warm und der andere ist etwas kälter. Und das ist dann die Homöopathie. Und außerdem bewirkt also dieses Mittel wohl auch noch Träume von Feen. Mhm. Also. Ja, wir haben das auch gelesen. Ich glaube, das war Marmorpulver, glaube ich. Weil das auch so, die Begründung war, weil Marmor auch gut zu Griechenland passte, weil da so viel mit Marmor gebaut worden ist, glaube ich. Ne? Das war so die Begründung, warum auf die Idee gekommen ist, mal Marmor in die Arzneimittelprüfung zu übernehmen. Also, ja, dann kann man auch mal nach Kreta fahren. Also. Ja, genau. Ja, also du hast jetzt gerade schon gesagt, also schlagen auf den Ledereinband und dann wird das ja weiter verdünnt und dann wird das ja, glaube ich, dann wieder 100-mal wahrscheinlich dann geschlagen und geschüttelt und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Homöopathen glauben dann ja letztendlich, dass, obwohl kein Molekül mehr der Ursubstanz im Lösungsmittel vorhanden ist, hätte sich die Ursubstanz das sozusagen gemerkt, dass da mal was drin ist und sozusagen diese Wirkung ist in das Lösungsmittel übergegangen. Ne? Also das ist, glaube ich, so, wie sich das dann erklären und der Kritik auch immer begegnen, dass da ja gar nichts mehr drin ist. Ja, das ist die Reaktion dann auf modernere Erkenntnisse mit Molekülen und Atomen und ähnlichem. Da hat man dann nicht gesagt, oh, vielleicht ist da ja nichts dran, sondern dann wurde einfach behauptet, nein, das Wasser ändert sich. Und also inzwischen ist es so, da wird dann gerne Informationstheorie oder Quantenmechanik für missbraucht. Das tut dann immer doppelt weh. Aber die Frage ist ja immer, das Wasser muss sich ja nicht nur an den Stoff erinnern, sondern das Wasser muss sich auch genau an den richtigen Stoff erinnern. Denn da ist ja irgendwelche Spurenelemente, die rausgefiltert wurden, sind ja vielleicht auch noch andere drin. Das Wasser weiß also, welchen Stoff ich hier potenzieren möchte. Und an den erinnert es sich. Und das lässt sich also in Versuchen überhaupt nicht. Also anders als mit magischem Denken ist das nicht mehr zu erklären. Und das große Problem sind natürlich dann auch die Kläranlagen, die wir natürlich in Deutschland haben. Also das Wasser, ich wollte es nicht sagen, aber ich habe dran gedacht. Ja. Denn das Wasser, was wir ja aus der Leitung zum Beispiel bekommen, ist ja wieder aufbereitetes Wasser mit einer exzellenten Qualität. Aber wenn sich das Wasser an all das erinnern würde, was da mal drin gewesen ist, also dann würde ja jeder bei einem Schluck aus dem Wasserhahn wahrscheinlich tot umfallen oder nie wieder krank werden. Ja, oder unsere Kläranlagen arbeiten ja zum Glück nicht mit Büchern und Leder. Einwenden. Ja, das ist natürlich recht, das wird ja da nicht richtig hochpotenziert. Ja, okay. Ja, genau, sonst würde wahrscheinlich, aber so nicht. Ja, nee, ist klar. Wunderbar. Ja, und jetzt irgendwas passiert ja. Also es gibt ja durchaus Leute, die auch glaubhaft versichern, dass sie nach Einnahme eines homöopathischen Mittels durchaus irgendeine Form von Wirkung verspürt haben. Also eine Linderung von Krankheitssymptomen zum Beispiel. Wie positionierst du dich da und sagst, wie kann das denn sein, dass trotzdem, wenn mir gerade belegt, dass also in dem Präparat nichts drin ist, trotzdem offensichtlich eine Wirkung da ist? Ja, also letzten Endes ist das eigentlich alles Placebo. Das Tolle bei Homöopathie ist ja noch, es gibt ja dann diese Idee der Erstverschlimmerung. Das heißt, wenn man das Mittel nimmt, wird das, wogegen man es nimmt, erst nochmal schlimmer oder kann zumindest schlimmer werden. Das heißt, selbst wenn man es nimmt und es wird nicht sofort besser, dann wirkt die Homöopathie vielleicht trotzdem oder gerade deshalb. Und dann ist eben der normale Krankheitsverlauf ja schon alleine, dass Schüben, in denen es schlimmer wird, da folgt dann immer auch ein Rückgang so in den Durchschnitt, in die Mitte und dann geht es eben wieder ein bisschen besser. Ja. Und dann kann man eben sagen, ja, ich habe irgendwann mal in den letzten Tagen Homöopathie genommen, das lag bestimmt daran. Außerdem ist nett zu sagen eigentlich, wenn man das Mittel einnimmt, dann kann es erst schlimmer werden, es kann aber auch nicht eintreten. Also ist ja eigentlich schon eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass man irgendwie recht behält. Und ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, man muss sich nur Sprühsahne ins Haar schmieren, dann hört es auf zu regnen. Manchmal dauert das vielleicht ein bisschen oder regnet erst noch ein bisschen stärker, aber es hört bestimmt auf. Dann macht das trotzdem niemand, weil jeder denkt, das ist ja bekloppt, aber bei Homöopathie funktioniert es dann irgendwie. Ja, und das mit der Sprühsahne würde wahrscheinlich statistisch gesehen genauso oft funktionieren wie die Behandlung mit einem homöopathischen Mittel. Aber wenn ich da nochmal ganz kurz den Advokaten des Teufels gerade mal machen darf, warum funktioniert dann denn Homöopathie, wenn du sagst Placebo-Effekt? Das heißt ja auch, dass, also wenn man das auswirkt, ich erwarte ja eine heilende Wirkung dieses Mittels, also ich muss ja verstehen, was ich da tue und ich glaube an etwas. Was ist denn da mit Kleinkindern, die also noch gar nicht an etwas glauben können und insbesondere ja Tiere? Also ich kenne hier, wir kommen aus dem Münsterland, wo ja jeder dritte Mensch ein Pferd hat und die behandeln alle wie die Wahnsinnigen ihre Pferde mit homöopathischen Mitteln und sind da völlig von begeistert. Ein Tier kann doch keine Erwartung haben, oder? Also ich meine, Placebo funktioniert doch nicht bei Kleinkindern und Tieren, oder? Also das Interessante ist ja, dass Placebo auch bei Kindern und Tieren funktioniert. Und das hat man auch in Versuchen schon festgestellt, wo man also dezidiert nicht nur Homöopathie, sondern auch Nullmedikamente verabreicht hat, das klappt. Also auch Tiere sind in der Lage, irgendwie einzuschätzen, was für eine Beziehung man vielleicht zu einem Arzt hat, der dabei steht. Und ganz grundsätzlich, wenn man ein Tier oder auch ein Kind, ein kleines Kind behandelt, dann kümmert man sich darum, man streichelt vielleicht oder pustet auf die schmerzende Stelle oder solche Sachen. Das ist allein schon Fürsorge und Zuwendung, was schon unheimlich hilft. Das ist ja auch in so Therapiegesprächen, da geht es gar nicht genau darum, was gesagt wird, sondern einfach, dass da jemand ist, der zuhört. Und so ist das. Das geht bei Tieren und Kindern auch. Und genauso können die auch lernen, ganz einfach als Reizreaktionsschema Behandlungen, Pillen, Spritzen oder ähnliches einfach als Verbesserungsmaßnahme zu verknüpfen. Ich muss jetzt was schlucken, wenn es mir schlecht geht, und danach geht es mir besser. Und das lernt man dann auch ohne zu glauben, da ist ein Medikament von Pharma, Industrie oder sonst irgendwas. Das muss man dann gar nicht wissen. Sehr schön. Genau, das ist nämlich die Begründung und das ist genau das Argument, was die homöopathischen Leute immer anführen. So wie du sagst, genauso ist es natürlich. Placebo funktioniert immer, auch bei Tieren oder auch bei kleinen Kindern. Und das ist eben. Ja, letzten Endes wird dem Körper ja zudem auch noch Zeit gegeben, sich selbst zu heilen. Das darf man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen. Also in der Zeit, in der dieses Mittel angeblich wirken soll, hat der Körper vielleicht in gewisser Weise schon sich selbst geholfen. Bei kleineren Erkrankungen wird das gut funktionieren. Es wird natürlich dann gefährlich, wenn man versucht, eine Lungenentzündung mit Homöopathie zu heilen. Richtig. Und dann kommt natürlich noch dazu, woher weiß man das jetzt unbedingt, dass es denen so viel besser geht. Da kommt dann ja auch nochmal die Erwartung des Verabreichenden ins Spiel. Ja, der dann vielleicht, Mensch, das Baby schreit nicht mehr so viel oder das Pferd lahmt ja gar nicht mehr so stark, das hat geholfen, selbst wenn es vielleicht gar nicht, das Pferd kommt ja nicht zu einem und füllt irgendwie einen Fragebogen aus, ja, mein Huf tut weniger weh, das passiert eben nicht, genau. Ja. Ja, ein letzter Aspekt noch vielleicht, der auch immer wieder aufs Tableau kommt, nämlich dass die Anhänger der Homöopathie sagen, ja, aber es ist doch eine Pflanzentherapie und es ist doch bewiesen, dass Pflanzen eine heilende Wirkung haben und warum soll das dann bei der Homöopathie nicht sein? Wie würdest du diesem Argument begegnen, Patrick? Ja, das ist leider ein weit verbreiteter Irrtum. Homöopathie ist nicht Pflanzenmedizin oder Pflanzenheilkunde. Denn in Pflanzenheilkunde sind eben Wirkstoffe vorhanden. Das ist, würde ich immer so als größten Unterschied machen. Pflanzenheilkunde arbeitet tatsächlich mit Wirkstoffen. Homöopathie verdünnt alles, bis es nicht mehr da ist. Selbst wenn man vom selben vielleicht ausgeht. Und ich sehe jetzt Pflanzenheilkunde auch nicht so positiv. Ich mag es dann lieber, wenn es chemisch kontrolliert ist. Anstatt Weidenrinde zu lutschen, nehme ich eben lieber eine Aspirintablette, wo dann Bayer genau gesagt hat, da kommen jetzt von allen Bestandteilen so und so viel da rein, damit ich das dosieren kann. Aber immerhin, wenn man Pflanzenmedizin nimmt, nimmt man irgendwas. Und wie der Slogan der 1023-Kampagne eben sagt, an Homöopathie, da ist nichts drin, nichts dran. Genau. Und allein so das Label ist ja alles natürlich, damit kann man dann auch letzten Endes nicht alles legitimisieren oder. Ja. Was auch noch dazu kommt, ist, dass dann eben solche Ingredienzien drin sind, wie du schon am Anfang erwähnt hast, War das nochmal mit dem Photon, Photonstrahlung oder Radium? Positronenstrahlen gibt es, aber Radium gibt es auch, ja. Ja, genau. Also es gibt auch, glaube ich, sogar homöopathische Mittel auf Plutoniumbasis, ne? Das gibt es doch eigentlich auch. Ja, genau. Da erinnere ich mich immer an Zurück in die Zukunft, wo dann gesagt wird, ja, genau, in deiner Zeit kann man das an jeder Straßenecke kaufen. Das ist auch Teil unserer Forumsdiskussion zum Thema Homöopathie. Also, aber klar, also die abgefahrensten Stoffe sollen da drin sein. Das ist eben nicht nur natürlich, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, sondern alles Mögliche wird ja in diese Präparate reingehen. Also ich meine, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber natürlich heißt ja auch nicht automatisch gut. Es gibt so viele Sachen in der Natur, die mich umbringen wollen oder mich fressen wollen oder sonst irgendwas. Oder auch nur umbringen können, ohne das zu wollen, irgendwelche Giftgase oder so. Nur weil die natürlich sind, ist das nicht toll. Ja, das ist so merkwürdig in unserer Gesellschaft. Einerseits sind wir wirklich vollkommen dankbar über die Errungenschaften der Technik und der Wissenschaft, aber auf der anderen Seite wollen wir immer zurück zur Natürlichkeit. Also das ist so ein Widerspruch, mit dem muss man vielleicht ein Stück weit leben, aber man muss ja auch nicht alles unterstützen, was diese angebliche Natürlichkeit da so hervorbringt. Und was ich sehr schön fand, war deine Aussage zu der pharmakologischen Therapie. Also es wird ja auch immer ganz oft gesagt, die bösen Pharmakonzerne, die wollen ja nur Geld verdienen, anderes Interesse haben die nicht. Und da ist es mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass also auch die Hersteller von homöopathischen Präparaten das nicht aus reiner Nächstenliebe tun, sondern auch diese Firmen wollen natürlich Geld verdienen. Ja. Und ich gebe mein Geld lieber einer Firma, wo ich sagen kann, das, was ihr produziert, hat irgendeinen Effekt, als einer Firma, die mir halt völlig überteuerten Zucker verkaufen oder Alkohol wahlweise. Ja, und also es ist ja auch, ich glaube 2009, die ist für Homöopathie, glaube ich, 400 Millionen Euro Umsatz rausgegangen. Also da kann man auch nicht sagen, dass das wenig ist. Ja. Und viele Pharmaunternehmen haben ja inzwischen dezidierte naturheilkundliche Sparten. Das heißt, das Geld landet im Endeffekt wahrscheinlich eh auf denselben Konten. Ja, weil es eine Dachorganisation gibt, die das alles schon wieder geschluckt hat wahrscheinlich. Aber da sieht man auch mal, wie groß die Nachfrage ist. Ne? Es ist also wirklich gewollt und gewünscht. Immer noch. Tja. Aber da tun wir ja was. Aber es ist natürlich, das führt ja dann auch schon schnell wieder in irgendwelche Verschwörungstheorien mit Pharmakonzernen, die einen krank halten. Und das führt wahrscheinlich zu weit ab. Aber da machen wir vielleicht nochmal bei Gelegenheit eine Sendung drüber, über die Pharmaindustrie. Das haben wir auch schon in einigen Folgen zur Verschwörungstheorien ja auch schon mal angesprochen. Genau. Das ist schön, das freut mich jetzt, dass das gesagt wurde. Das darf, glaube ich, in keiner Huxilla-Folge fehlen, dass mindestens ein neues Thema wieder auf die Liste wird. Es gab auch mal jemanden, der hat tatsächlich mitgeschrieben, genau. Ja, da machen wir noch mal eine Folge drüber. Ja, genau. Aha, danke. Ja, wir planen das so bis zur Rente weiterzumachen. Ich glaube, die Themen werden uns nie ausgehen und das ist ja das Schöne am kritischen Denken. Also das ist, man befruchtet sich ja immer gegenseitig und kommt auf neue Ideen und wir haben noch viel zu erzählen auf alle Fälle. Lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen. Ja, klar. Wir haben jetzt lange über Homöopathie gesprochen und ein ganz häufiger Spruch, den habe ich auch kürzlich gerade wieder selber gehört, ist ja der Satz: Wer heilt, hat recht. Also warum regen wir uns denn so darüber überhaupt auf? Was ist denn so schlimm? Na gut, da ist nichts drum, da ist nichts dran, aber es hilft doch. Reicht das nicht, wenn einer gesund wird? Wie würdest du dich dazu positionieren? Also ich persönlich, ich hasse diesen Spruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache den überhaupt nicht. Auf Homöopathie bezogen hatten wir ja schon gesagt, es ist völlig unklar, wer denn jetzt nun wirklich heilt, ob Homöopathie überhaupt den Heileffekt hat oder ob das ein normaler Krankheitsverlauf ist, weil die Erkältung eh bald abklingt oder ähnliches. Und da würde ich immer eher sagen, gerade bei Homöopathie ist das mehr, was sich gut anfühlt, hat recht. Und da hört es für mich bei Medizin eigentlich schon mal auf. Sehr schön, ich möchte behandelt werden, ich möchte auch nicht von meinem Arzt belogen werden mit irgendwas. Ja. Das zusätzliche Problem bei Homöopathie im Vergleich zu Placebo-Medikamenten sehe ich eigentlich aber dann auch darin, dass da noch diese ganzen Prinzipien hinterherhängen und das auch sehr ideologisch gefärbt ist. Das heißt, da kommt dann oft die Skepsis gegenüber chemischer Medizin oder der Schulmedizin, ist auch so ein Wort, da kräuselt's mich, oder der Allopathie. Genau, also schön bei Schulmedizin, wenn ich das ganz kurz zitieren darf, ist Dieter Nuhr, der über Twitter kürzlich von sich gegeben hat, also Schulmedizin fände er gar nicht schlimm, er findet das eher beruhigend, dass ein Arzt mal zur Schule gegangen ist. Ja, sehr schön. Genau. Aber ich habe dich unterbrochen, du warst gerade bei Allopathie und den Ausdrücken. Ja, aber das trifft, aber Schulmedizin ist ja fast schon ein Schimpfwort. Ja. Und das heißt, da wird dann eventuell der Placebo-Effekt verringert, denn auch normale Medikamente haben ja neben ihrer Wirkung noch den Placebo-Effekt, den sie ausnutzen, der dazu wirkt. Genau. Und dann kann es eben sehr leicht passieren, dass man erstmal zur Homöopathie greift, als zum Arzt zu gehen. Was jetzt nicht schlimm ist, wenn man vielleicht eine Stresserkrankung hat oder sowas, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn man mal Homöopathie nimmt. Das kann aber bei, wenn es was Schlimmeres ist, schon auch Folgen haben. Vielleicht wird man kränker, als man eigentlich werden musste, und dann kostet es mehr, man ist länger krankgeschrieben. Vielleicht, es gibt sogar seltene Beispiele, wo die Behandlung mit Schulmedizin komplett abgelehnt wird und Leute dauerhaft zu Schaden kommen. Dann ist es natürlich, viele Leute nehmen Homöopathie, weil die nichts Schlimmes dran finden. Das dient dann der Rechtfertigung, dass Homöopathie an sich funktioniert. Und dann gibt es Homöopathie gegen Malaria, gegen AIDS, gegen Krebs. Oh ja. Wo dann eben wirklich Leute von sterben. Und dann kommen irgendwelche deutschen Homöopathen, die nach Afrika fliegen und denen da Zuckerpillen verkaufen. Das ist zum Heulen. Ich glaube, das liegt aber auch zum Teil daran, dass Hahnemann selber da sehr dezidiert war und propagiert hat, nun absolut keine anderen Heilmethoden parallel zu homöopathischen Mitteln einzusetzen. Also es war absolut verpönt jedenfalls. Also wer Hahnemann selber anhängt, es gibt da ja auch andere Strömungen in der Homöopathie, aber der sagt, ich mache das nur mit homöopathischen Mitteln, parallel dazu darf nichts anderes verabreicht werden. Und wieder würde ich sagen, vor 200 Jahren kann ich das verstehen, dass Hahnemann dann sagt, ja, bitte lass dich nicht noch schröpfen oder sowas. Ja. Das ist ja vielleicht sogar vernünftig, aber wir sind ja nun ein bisschen weiter. Und außerdem, es gibt Krankenkassen, die bezahlen für Homöopathie. Ja. Und Forschung wird durch Steuergelder bezahlt, um irgendwelche Tests durchzuführen. Das heißt, es sind auch Kosten, für die wir eigentlich alle aufkommen. Zusätzlich zu den Kosten von Leuten, die vielleicht nur gehört haben, Homöopathie hilft, gar nicht wissen, was dahinter steckt, und so Geld bezahlen für Sachen, die an denen nichts dran ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Kostenträger in Deutschland zum Teil zumindest, auch wenn viele jetzt anfangen, davon abzuweichen, ja, Homöopathie tatsächlich in ihrem Leistungskatalog haben und dafür Geld ausgeben, und wir alle zahlen Krankenkasse. Und das finde ich mit am dramatischsten, dass dafür eine erwiesenermaßen über den Placebo-Effekt nicht hinweggehende Maßnahme Geld ausgegeben wird. Also wenn, dann soll das eine absolute Privatleistung sein, und wer das dann machen will, soll das tun. Aber eben nicht auf meine Krankenkassenbeiträge. Absolut. Und ich kann es zum Beispiel sehr gut verstehen, dieses Therapiegespräch bei Heilpraktikern, das hat einen sehr großen Placebo-Effekt, einen sehr großen Heileffekt, weil man eben zugehört bekommt, das dauert ja auch länger. Genau, die haben Zeit. Da darf man aber auch nicht vergessen, das hat erstens mit der Homöopathie an sich wenig zu tun und zweitens wird es auch gut bezahlt. Es ist so eine Art Lebenshilfe, kann man fast sagen, ne? Genau. Also ich kenne einen Fall, wo das wunderbar belegt wird. Das war ein Fall, wo ein Kind immer extreme Bronchitis hatte, ein kleineres Kind, und die Eltern also von Arzt zu Arzt gerannt sind und dann immer irgendwelche Medikamente verabreicht bekommen haben und ja, schnell rein, schnell raus, und aber nie wirklich dem Kind deutlich signifikant besser ging. Und dann sind die auch zu einem Heilpraktiker und Homöopathen gegangen. Der hat sich dann eingehend mit den Eltern beschäftigt und hat dann ein homöopathisches Mittel verabreicht. Und dem Kind ging es spontan deutlich besser. Ja. Was in diesem Gespräch auf den Tisch dann kam, was vorher nie thematisiert worden wurde, ist, dass beide Eltern starke Raucher waren, die sogar im Schlafzimmer des Kindes geraucht haben. Und das hat dieser Homöopath und Heilpraktiker mal hinterfragt und hat mal die Eltern darauf hingewiesen, also das homöopathische Mittel auf alle Fälle, ganz wichtig, dass das Kind das aber nimmt. Auch und schränken Sie mal ein bisschen das Rauchen in der Wohnung ein, auf gar keinen Fall mehr im Kinderzimmer und vielleicht nur noch ein Zimmer oder besser auf dem Balkon, und daran haben sich die Eltern gehalten. Und der Psychologe in mir sagt, ist das dann völlig klar, die attribuieren dann die Heilung auf dieses homöopathische Medikament und gar nicht darauf, dass sie ihren Lebenswandel geändert haben. Und der Homöopath und Heilpraktiker hatte natürlich deutlich mehr Zeit, sich mal nach den Lebensumständen dieser Familie zu erkundigen. Und das ist, glaube ich, eine ganz häufige Verkettung von Dingen, wo dann gesagt wird, aber das wirkt hundertprozentig Homöopathie, und es wird völlig verkannt, dass der eigentliche Wirkmechanismus ein ganz, ganz anderer ist. Und das muss dann noch nicht mal ein Placebo sein, sondern in dem Fall war es einfach, dass sie die Bude nicht mehr vollgequarzt haben. Und das wird aber ja dann auch wieder, schulmedizinische Ärzte nehmen sich die Zeit ja nicht, aber der Heilpraktiker, dem bezahlt man ja auch sehr gut dafür, dass er sich die Zeit nimmt. Ja, genau. Also, der kriegt ja eine andere Entlohnung, das wird privat bezahlt, genau. Und der Schulmediziner hat tatsächlich aus wirtschaftlichen Gründen, da kommen wir jetzt in eine Debatte über die Gesundheitspolitik in Deutschland rein, einfach gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Und das ist mit Sicherheit eins der Probleme, die wir zurzeit haben, aber das ist natürlich jetzt schon wieder ein anderes Feld, was man dann bestellen müsste. Aber das steckt da mit Sicherheit zum Großteil dahinter. Und früher haben die Ärzte einfach mehr Zeit für ihre Patienten gehabt, für solche Gespräche. Kriegst du eigentlich auch, Patrick, so negative Reaktionen von Leuten, die Homöopathie befürworten? Ja. Also die klassischen Sachen sind natürlich irgendwie, mir hat's aber geholfen. Mhm. Oder gerne wird man natürlich dann als verbohrt dargestellt, weil man irgendwie nur seine Schulmedizin gelten lassen möchte. Oder weil man Chemie nehmen möchte, dann soll man das doch tun von der bösen Pharmaindustrie. Mhm. Also es ist ja so, ich persönlich, und ich glaube, in der 1023-Kampagne geht es auch nicht darum, Leuten zu verbieten, Homöopathie zu nehmen. Mhm. Und es geht tatsächlich noch nicht einmal, würde ich sagen, darum, Leuten, die wirklich Homöopathie nehmen, davon zu überzeugen oder zum Umdenken zu bringen. Denn so wahre Gläubige, die stört das nicht, und die sagen auch, selbst wenn die sagen, ja, ihr nehmt eine Überdosis, natürlich passiert da nichts, Homöopathie hat ja keine Nebenwirkungen. Mhm, genau. Aber es geht eben darum, dass Homöopathie in der Gesellschaft erstmal als akzeptierte Therapie gilt, auch bei Leuten, die gar nicht wissen, was es damit zu tun hat, die vielleicht nie Homöopathie genommen haben, und die sollen eben bei diesen 1023 ein bisschen erreicht werden, dass man denen mal sagt, hör mal, denk mal drüber nach, was das eigentlich ist, und rutscht da nicht auch noch rein. Genau, so würde ich das für mich aussehen. Ich bin das auch gefragt worden, das ist genau der Ansatz, einfach informieren darüber, was sich dahinter verbirgt. Und du hast vorhin schon die Beispiele gebracht, einfach auch verhindern, dass jemand tatsächlich beginnt, ernsthafte Erkrankungen, also Krebserkrankungen oder derlei Dinge mit Homöopathie behandeln zu wollen. Das ist zum Glück in Deutschland noch nicht so weit, aber es gibt genug andere Länder auf der Welt, wenn man nach Amerika guckt oder so zum Beispiel, da ist das durchaus inzwischen so, dass es Leute gibt, die nicht mehr zu, ja, in Anführungsstrichen Schulmedizinern gehen, sondern zu solchen Heilpraktikern und zu Homöopathen. Die werden da als Ärzte angesehen und sich dann solche Krankheiten homöopathisch behandeln lassen. Und das ist einfach dramatisch, und das darf eigentlich nicht sein, dass jemand so... Das ist ja auch wieder auch da mit diesem Missverständnis, wenn man normale Medizin nimmt, dann nimmt man irgendwie Chemie zu sich, und irgendwie im Kopf haben die Leute dann wahrscheinlich immer irgendwelche blubbernden Giftkessel oder sowas. Wenn ja eigentlich... Die Wissenschaftler, ja. Genau, wenn die ganze Biologie, das funktioniert halt alles mit chemischen Sachen. Auch eine Pflanzenheilkunde funktioniert über Chemie. Ja, klar, genau. Also, genau, aber das wird gerne dann, wie du richtig sagst, natürlich so negativ verquickt, obwohl es völliger Quatsch ist. Anders als chemisch kann ein Wirkstoff so oder so nicht im Körper wirken. Genau. Chemie ist total natürlich. Das müsste man mal propagieren, genau. Ja, das wäre vielleicht auch mal ein schöner Slogan. Interessant ist, dass bei der Kampagne selbst gab es also auch schon zwei Homöopathen, die sich einschleichen wollten. Aha. Und irgendwie als Teilnehmer sich angemeldet haben, obwohl sie selbst irgendwie homöopathische Praxen haben. Ich weiß nicht warum. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob die Überdosis nehmen wollten und dann umkippen, um so zu tun, als wirkt das oder so. War das denn hier in Deutschland der Fall oder international? Ja, hier in Deutschland. Von Deutschland weiß ich das eben, dass in einigen... In zwei Gruppen hier in Deutschland Homöopathen versucht haben, sich einzuschleichen. Ja. Ah, vielleicht wollten sie auch ihrem Verband dann berichten oder so, was für Unwahrheiten von den Skeptikern verbreitet werden oder so. Das ist ja auch denkbar. Die sind ja auch in der Regel ganz gut organisiert, die Herrschaft. Das ist ein großes Problem. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem Joachim Bublat. Der hatte im ZDF ja mal so eine Sendung, die sich kritisch mit der Homöopathie beschäftigte. Und daraufhin hat die Deutsche Homöopathie-Union, glaube ich, konzentriert als Mitgliederaktion Leserbriefe ans ZDF geschrieben, sodass diese Sendung vorzeitig nach nur einem Tag aus der Mediathek genommen wurde. Ja, das ist halt eine extreme Lobby. Ja. Da bin ich ja sehr froh, dass wir sozusagen selber unsere Sendung distribuieren, und da kann uns dann keiner reinreden. Noch. Da warten wir das mal auf, aber ich glaube, da bin ich wie so ein kleiner Gallier irgendwie in der römischen Besetzung. Ja, bis der erste Scheck von der Pharmaindustrie kommt. Wenn der groß genug ist, das haben wir immer gesagt, wir sind natürlich vollkäuflich. Also darauf warten wir eigentlich. Wir wollen ja eigentlich nur gekauft werden, um dann weiterzusenden, aber dann aus einem professionellen Studio. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, so geht es mir ja eigentlich auch insofern. Das für euch, all ihr Verschwörungsspinner. Patrick, vielen Dank für deine ausführlichen Ausführungen zu Homöopathie und vielleicht abschließend nochmal, damit Alexa und ich uns so ein bisschen noch unsere Seele beweihräuchern können. Du bist ja schon seit einiger Zeit, glaube ich, Hörer von Hoaxilla. Wie hast du denn von uns erfahren? Das würde uns nochmal interessieren. Und was hat dich bewegt, mal eine Folge von uns runterzuladen? Vielleicht so als Abschluss des Interviews. Ja, also es ist über 6 Ecken oder 3 zumindest gegangen. Ein anderer Skeptiker-Kollege von mir hat den Humoralpathologie-Podcast empfohlen, wenn ich den hier erwähnen darf. Aber klar, das sind nette Kollegen von uns. Schönen Gruß nach Tübingen bei der Gelegenheit. Genau. Und da seid ihr mehrfach erwähnt worden. Was und bei uns der auch ersten wundert. Erwähnung habe ich noch gesagt, Huxilla, naja. Und dann kam die aber nochmal vor und dann habe ich gesagt, ja, dann hörst du da jetzt mal rein. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann direkt erstmal alle Folgen, die es bis dahin gab, mir runtergezogen habe und am Stück angehört habe. Das war ein bisschen auch eine Überdosis, wenn auch nicht homöopathisch. Ja, glaube ich. Aber so ist das eigentlich gekommen. Wunderbar. Ja, also mit dem Humoralpathologen sind wir zumindest so hinter den Kulissen ganz gut verbandelt und das kann man gerne erwähnen. Und wir haben umgedreht auch Hörer von Hoaxilla sozusagen dazu gebracht, den Podcast der Humoralpathologen zu hören. Ja. Und obwohl die Konzepte ja relativ unterschiedlich sind, ist es, glaube ich, einfach wichtig, das kritische Denken auch auf diesen... Was macht es ja gerade so interessant. Also. Genau, und auch auf diesen neuen Wege mal voranzubringen. Und deutsche Podcasts zum Thema gibt es ja nicht so viel. Also ich würde sagen, Hoaxilla höre ich, wenn ich was lernen möchte oder wenn ich das schön faktenbasiert haben möchte, und die Humoralpathologen höre ich eher, wenn ich irgendwie Abreaktion haben möchte. Ja, das ist ja, das nehmen wir dann mal so hin. Das können wir auch gut so akzeptieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Philosophie hinter dem neuen Podcast. Ich glaube, damit hast du sehr schön beschrieben, Patrick. Ja, ganz herzlichen Dank. Das war sehr gerne. Gut. Genau, und nochmal jetzt an dieser Stelle, wir haben das Interview im Vorfeld der Aktion aufgezeichnet und werden es natürlich nach der Aktion senden. Und wir werden mal versuchen, Patrick, dass wir nochmal so ein paar O-Töne von dir am 5.2. einfangen, die wir dann noch ins Interview mit reinschneiden können. Aber auch von meiner Seite aus erstmal vielen Dank. Und bis nächste Woche wollte ich sagen, aber sprich dich ruhig aus. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde jetzt gerne, nachdem das nicht namentlich erwähnt wurde, würde ich das gerne nur für die Hörer, die nicht auf die Webseite gehen, kurz sagen. p-pricken.de ist also die Adresse meiner Webseite, wenn man da mal nachlesen möchte. Ja, kann ich nur empfehlen, stehen schöne Sachen drin. Ich habe es leider nicht geschafft, alles durchzulesen, aber ich stöbe da immer mal wieder drin in der Seite. Und ich persönlich kann euch allen nur erstmal empfehlen, die Biografie von Patrick Pricken euch durchzulesen. Gerade wenn es euch mal schlecht geht, das ist eine Biografie, die euch mit Sicherheit gute Laune verbreitet. Ich habe angefangen, einen Beitrag von dir zu lesen zu einem der Stephanie Meyer Bücher. Ich muss sagen, danke. Echt klasse, muss ich sagen. Ich bin im dritten Buch, gehe da inzwischen kapitelweise vor, ganz am Anfang sogar noch dezidierter. Wer da mal ein bisschen über Stephanie Meyer Lästerei lesen möchte, der ist da genau richtig, ja. Also ihr merkt schon, auch p-pricken.de ist ein Hort der Freude mit vielen Informationen. Nicht nur immer Hoaxilla, guckt auch mal über den Tellerrand und guckt euch auf alle Fälle Patricks Seite nochmal an. Die werden wir natürlich auch im Forum verlinken, ganz klar. Und Patrick ist ja auch als Paladin bei uns im Forum, also da könnt ihr auch mal danach schauen, was er im Forum so schreibt. Aber Jetzt muss ich mich auch noch im Forum beteiligen, das ist ja geschickt. Habe ich gut gemacht, ne? Ja, ich nehme ja, was ich kriegen kann. Also Patrick, dir vielen Dank für das Interview und dann hoffen wir mal für uns alle, dass die Aktion gut gelingt nächste Woche und dass wir dann erfolgreich zurückgekehrt von der Aktion berichten können. Ja, das hoffe ich auch. Hello to the world, this is Essen speaking. Okay. Wir sind dabei, die homöopathische Überdosis einzunehmen. 10:23. Homöopathie, nichts drin, nichts dran. Ja, so hat das geklungen, als wir vor Ort waren und unsere Aktion mit der Überdosierung gestartet haben. Ich muss sagen, das war erstens toll organisiert und zweitens war die Stimmung vor Ort richtig, richtig gut. Und das hat riesengroßen Spaß gemacht. Genau. Also vielen Dank nochmal, dass wir da bei den Rhein-Ruhr-Skeptikern, bei der Regionalgruppe so einfach dazustoßen konnten und an der Aktion teilnehmen konnten. Vielleicht so als Randnotiz, was ganz witzig war, Patrick hatte das ja als Demonstration angemeldet und es hat sich dann tatsächlich doch ein Ordnungshüter, ein Polizist, dann auch pflichtbewusst auf die andere Seite da der Essener Innenstadt gestellt und auf uns aufgepasst. Und ich glaube, der war ziemlich erleichtert, dass das eine... Ich glaube, der hat sich auch ein bisschen amüsiert. Sehr amüsiert über die Aktion. Das war da froh, dass er nach einer Viertelstunde dann oder so wieder nach Hause durfte. Ja, also nachdem wir dann die Überdosierung vollzogen hatten, hat es erst noch kleinere und auch größere Diskussionen gegeben mit Passanten, die dann da hängen geblieben sind sozusagen. Und das war ja auch gewünscht. Genau. Da gibt es auch entsprechende YouTube-Videos, da werden wir sicherlich noch im Forum darauf hinweisen. Und anschließend sind dann alle Mann umgezogen ins nahegelegene Unperfekthaus und haben noch ein bisschen weiter diskutiert und haben, was ich auch ganz nett fand, aus Straßendreck ein homöopathisches Präparat durch Verschütteln hergestellt. Genau, es wurde sogar auf ein Leder, also auf ein Buch mit Ledereinband geschlagen und ein paar ganz wagemutige Skeptiker haben dann auch dann dieses Mittel zu sich genommen. Genau, jetzt auch Beweisfotos. Genau, und die Diskussionen waren also wirklich spannend. Es waren in der Tat einige homöopathisch tätige Menschen vor Ort, die sich also auch nicht gescheut haben, Diskussionen zu führen. Es war natürlich nicht anders zu erwarten, dass man sich da überhaupt nicht einigen konnte. Aber was vielleicht ganz wichtig auch war und was mir auch ganz wichtig ist, dass die Homöopathen, die vor Ort waren, zumindest, glaube ich, mitgenommen haben, dass wir nicht, wie die Homöopathen es nämlich selber sehr oft sagen, jetzt auf Hexenjagd gehen, nein, gar nicht, genau, sondern uns durchaus auch mit dieser Materie beschäftigt haben und eben andere Schlüsse aus dem, was die Homöopathen ja nur als Literatur oder auch als Empirie angeben, ziehen, nämlich, dass wir harte wissenschaftliche Empirie verlangen. Das tun die dann eben nicht, das sei ja nicht möglich, weil das sei alles ganz individuell in der Homöopathie. Aber ich fand das schon wichtig, auch mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Und also ich muss auch sagen, die Unterhaltung, die wir da geführt haben vor Ort mit diesem Herrn, der auch homöopathisch tätig ist, fand ich sehr, sehr nett. Also ich muss sagen, ich fand ihn auch nicht unsympathisch, gar nicht. Ja, und man hat sich dann über das Thema sehr ausführlich und intensiv unterhalten, obwohl man inhaltlich natürlich nicht übereinstimmt. Und das war dann auch zum Schluss so. Man ist dann auseinandergegangen, ohne übereingekommen zu sein, aber sehr anregend war die Unterhaltung trotzdem. Genau, es waren ja auch einige Passanten, wie du schon gesagt hast, drumherum, die das auch mitbekommen haben. Und vielleicht hat man da durchaus das eben getan, was wir tun wollten, nämlich so ein bisschen Awareness wecken und provozieren, dass sich Menschen so etwas intensiver mal mit diesem Thema auseinandersetzen und eben auch wissen, was in diesen Globuli oder wie sie von ESO-Watcher immer genannt werden, Glaubuli dann drin ist und das mal einordnen können. Ja, wir haben vor Ort dann auch noch einige O-Töne aufgenommen. Vielleicht fangen wir mal damit an. Wir haben Patrick dann nach der ganzen Aktion mal befragt, wie er denn zufrieden ist als Organisator. Und dann würde ich sagen, das spielen wir jetzt mal gerade ein. Okay, wir sitzen im Unperfekthaus in Essen nach der Aktion 1023 und neben mir sitzt Patrick Wicken, der Organisator. Patrick, wie bist du denn mit der Organisation und dem Ablauf heute zufrieden? Meinst du, das hat was gebracht und hat sich gelohnt? Also die Organisation war natürlich hochprofessionell, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Die Aktion eigentlich auch, wir haben es auf 15 Leute geschafft. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir mehr 20, 30, 50, 100 werden, aber 15 ist ja schon mal ein guter Punkt. Wenn ich jetzt hier über den Tisch gucke, das sieht schon relativ voll aus. Alle in Diskussionen, schön auf Kommando die Überdosis genommen. Es gab auch Homöopathen, mit denen diskutiert werden konnte. Also bin ich schon sehr zufrieden, ja. Ja, Patrick klang ja schon mal ganz zufrieden und fand das, glaube ich, ganz gelungen alles. Wir haben aber auch noch die anderen Menschen vor Ort befragt, die sich an der Aktion beteiligt haben, in der Hauptsache Mitglieder der GWUP-Gruppe Rhein-Ruhr. Was die denn dazu gesagt haben, wie sie das Ganze erlebt haben. Genau, dann hören wir doch da auch noch mal kurz rein. Peter Hofenbeck, ich bin heute hier, weil ich an eine widerspruchsfreie Welt glaube. Und das, was die Homöopathie behauptet, steht im Widerspruch zu allem, was Wissenschaft weiß. Und deswegen möchte ich den Menschen etwas zu Verstand bringen. Also ich bin niedergelassener Arzt und sehe, dass im Gesundheitswesen Ressourcen nicht vorhanden sind, da wo wir sie brauchen. Und ich sehe auf der anderen Seite eine große Mobilisation von Geld in den Bereich von unwissenschaftlicher Medizin, also schlicht schlechter Medizin, die den Patienten schadet. Das ist eine Entwicklung, die ich für verhängnisvoll halte. Das ist ein Grund. Ich sehe zum anderen immer wieder Patienten, die mit schwerwiegenden Symptomen nicht zu einer adäquaten, vernünftigen Therapie kommen, sondern zunächst bei Paramedizinern, Homöopathen etc. sich behandeln lassen, Symptome verschleppen, darüber kränker werden. Und sicherlich gibt es immer wieder auch Patienten, die ganz sogenannten ganzheitlichen Methoden anheimfallen und daran auch letztendlich schweren Schaden nehmen. Und darüber hinaus bin ich der Auffassung, dass wir in der heutigen Zeit des Gesundheitswesens nur Verfahren einsetzen sollten, die bestimmten Kriterien entsprechen. Und Verfahren, die gut sind, lassen sich messen, lassen sich beschreiben und zum Wohl des Patienten einsetzen. Und die Homöopathie gehört da sicherlich nicht zu. Ich bin heute gekommen, um mich mit einer Überdosis von Arsen zu versehen und damit einen bescheidenen Beitrag zur Aufklärung zu leisten. Da ich mich nach wie vor sehr wohl fühle und ich denke, dass es auch in den nächsten weiteren Tagen keine Probleme geben wird. Ja, wie ich finde, sehr interessante Statements und auch sehr, sehr umfangreiche Statements. Was wir auch beobachtet haben, war natürlich die Reaktion im Netz, zum Beispiel auf Facebook der Homöopathen, die ja durchaus nicht ganz nett unbedingt waren, die da auch sehr reingehackt haben. Und besonders schön fand ich ja dann auch den Vorwurf, dass wir alle von der Pharma-Lobby gesponsert werden würden. Das ist in der Tat so. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass wir aber nicht im Hilton das im Ruhrgebiet machen durften, sondern dann nur auf der Straße machen durften, und würde jetzt an dieser Stelle sagen, nach diesem enttäuschenden Erlebnis, dass also die Deutsche Homöopathie-Union gerne auch Huxilla mit großen Geldsummen unterstützen kann, dann würden wir auch mit Sicherheit eine Gegendarstellung in einer unserer nächsten Sendungen posten und würden natürlich dann davon überzeugt sein, dass Homöopathie gut ist. Also man kann ja vielleicht wirklich, wenn man so etwas wie Glauben annimmt, sagen, sie glauben an Homöopathie, aber dann wirklich dann so weit zu gehen und so naiv zu sein, dass, wenn man an Wissenschaftlichkeit glaubt, man an von der Pharmalobby unterstützt wird, disqualifiziert ja dann schon wieder einen so ein bisschen selber, denn das ist natürlich völliger Blödsinn, an solche Dinge zu glauben. Wir haben vor Ort auch einige Gespräche geführt und vielleicht irgendwann resultiert das auch mal in einer Sendung mit einem Mediziner, der also da nochmal ganz dezidierte Ansichten zu hat, was eben mit schulmedizinischen Mitteln zu erreichen ist und was mit Homöopathie auch nicht zu erreichen ist. Und das ist natürlich auch so. Und insofern finde ich diese Argumente doch ziemlich hanebüchen, und da wird man auch, glaube ich, wenig Antwort von Skeptikern drauf bekommen, auf so einen Blödsinn. Das ist ein recht schwaches Argument, ja, genau. Genau. Ja, somit haben wir euch einen umfangreichen Bericht, glaube ich, abgeliefert. Was wir zum Thema Homöopathie noch machen werden, ist natürlich, wie Alexa schon sagte, dass wir im Forum mal zumindest die Überdosierung in Essen, wo wir selber dabei waren, als Video natürlich einstellen werden, sodass ihr euch das anschauen könnt. Wir werden auch noch das so verlinken, dass ihr da auf einer YouTube-Seite landet mit den anderen Aktionen, die bundesweit, und ich glaube, da ist auch ein Video aus Wien dabei und vielleicht demnächst auch von Zürich noch, dass ihr da auf alle Fälle nochmal landet bei YouTube, wo dann die Videos alle aufgelistet sind. Und was wir natürlich machen werden, wir haben ja seit geraumer Zeit eine sehr ausführliche Diskussion zum Thema Homöopathie bei uns auch im Forum. Da werden wir auch nochmal aus der Podcast-Diskussion direkt rein verlinken, und da könnt ihr euch nochmal die vielen Beiträge zum Thema Homöopathie bei uns durchlesen mit vielen Beispielen und vielen weiteren Literaturangaben, und auf die Webseite zur Aktion werden wir auch nochmal verlinken, sodass ihr also auch noch viel mehr Informationen dann euch anschauen und durchlesen könnt und natürlich in weiteren Diskussionen dann vielleicht auch wieder in der Lage seid, über das Thema Homöopathie fundiert sprechen zu können. Und vielleicht dieses alte Argument, wir hatten es ja auch im Interview, wer halt hat recht, doch etwas mehr zu differenzieren und deutlich zu machen, worum es dann eigentlich geht. Ja, Alexa, dann würde ich doch sagen, machen wir jetzt nochmal ganz kurz die Auflösung der Story der Woche, und dann können wir nochmal schauen, ob das Wasser nun in der Tat mit Hausmilchen weit über die Gefriergrenze gekühlt werden kann oder nicht. Die Auflösung. Ja, wer hätte das gedacht? Unsere Story der Woche ist wahr, um es in einem Wort zusammenzufassen. Also tatsächlich ist es so, dass man Wasser auf minus 38 Grad oder vielleicht sogar minus 40 Grad herabkühlen kann, ohne dass es gefriert. Das die einzige Bedingung ist, dass dieses Wasser absolut rein ist. Und der Grund hierfür ist, dass Wasser, um gefrieren zu können, einen Kristallisationskern braucht. Das kann eine Verunreinigung sein. Man kann das aber auch unter Umständen durch Erschütterung erreichen. Das heißt also, wenn man jetzt hergehen will und das Wasser abkühlt, muss man erstmal natürlich darauf achten, dass es absolut rein von Verschmutzungen ist. Und zweitens, dass es absolut nicht erschüttert wird. In dem Augenblick, wo das passiert, würde es sofort gefrieren. Allerdings, wenn man diese Dinge beachtet, dann kann man diese tiefen Temperaturen durchaus erreichen. Genau, und dieses schnell wachsenden Eisberg, den Alexa beschrieben hat, ist dann nämlich genau der Moment, wenn man es dann aufschraubt und eine Glasschale kippt, dann in dem Moment wird es erschüttert, das Wasser, durch das Aufprallen, und fängt sofort an zu kristallisieren. Und genau. Wenn man dann weitergießt, hat es dann eben den Kristallisationskern und wird dann zu einem kleinen Berg und wächst dann an. Aber das kann jeder natürlich mal ausprobieren, eine Flasche Mineralwasser, am besten in einer Plastikflasche, mal ganz vorsichtig in den Tiefkühler reinzulegen. Also Leitungswasser eignet sich natürlich nicht. Genau. Klar. Genau. Sondern vielleicht reines Trinkwasser, was man kaufen kann. Genau. Also hat Wasser doch offensichtlich magische Fertigkeiten. Ja. Sieht fast so aus. Genau. Ja, dann bedanken wir uns wie immer natürlich bei euch fürs Zuhören und hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir werden natürlich wieder in der nächsten Woche am Sonntag eine Sendung produzieren. Möchte an dieser Stelle noch Danke sagen für die vielen E-Mails, die wir wieder erhalten haben. Wir haben auch eine sehr, sehr schöne E-Mail aus Österreich erhalten, aus der schönen Stadt Wien. Auch dafür vielen Dank. Die werden wir auch gleich noch ganz ausführlich beantworten. Ja, genau. Gruß nach Wien. Genau, dass das mit der Sendung zusammen dann online geht. Und die betreffende Person wird sich jetzt sicherlich angesprochen fühlen. Ja, wir meinen dich. Und gebt uns doch Feedback, schreibt uns an info@huxilla.de, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt natürlich wie immer Huxilla bewerten in allen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auf Twitter folgen. All diese Informationen, wie wir auf Twitter zu finden sind, wie Huxilla auf Twitter zu finden ist, wie Huxilla auf Facebook zu finden ist, findet ihr auf unserer Homepage www.huxilla.de. Und wir müssen ganz am Schluss noch erwähnen, dass diese Aktion am Samstag noch einen ganz netten Nebeneffekt hatte. Wir haben nämlich endlich einen unserer Forumsmoderatoren kennengelernt, den Stefan. Liebe Grüße aus dem Huxilla Headquarter. Genau, das stimmt allerdings. Das ist gut, dass du das noch ansprichst. Auch das ist ganz nett. Ob das dann für all diejenigen, die den Podcast schon mal gehört haben, auch so nett war, uns mal in echt zu sehen, das bleibt dann offen zu lassen. Aber wir fanden es auf alle Fälle nett, so ein paar Leute, über die man so per Mail, per Skype oder sonst wie schon Kontakt hatte, mal in Persona zu treffen, und hoffen, dass das demnächst immer so weitergeht und man sich dann doch häufiger auch mal von Angesicht zu Angesicht sieht. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne kommende Woche und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de, und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.